Das sind unsere Themen. Polizei warnt vor Betrügern, Jahresauftakt im Museum und Marc Lohe mit Punkteteilung. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie Carolina Pfau. Die Polizei Nienburg warnt vor falschen Feuerwehrmännern. Die angeblichen Beamten klingeln an Türen und geben vor, Feuermelder kontrollieren zu wollen. Hierbei handelt es sich allerdings um einen Trick, um Häuser auszuspionieren und Diebstähle zu planen. Die Polizei ruft dazu auf, die vermeintlichen Feuerwehrleute nicht ins Haus zu lassen. Hausbesitzer sind selbst für die Wartung ihrer Feuermelder verantwortlich. Heute Abend lädt das Nienburger Museum zur Jahresauftaktveranstaltung ein. Ab 18 Uhr resümiert Museumsleiterin Dr. Christina Nova-Klimscher im Quetfaslem-Haus das vergangene Jahr. Außerdem werden Pläne für 2016 vorgestellt. Es ist öffentlich, für jedermann zugänglich. Es ist so, dass ich vielleicht eine halbe Stunde lang einen Kurzvortrag halte über das letzte Jahr, nochmal den Umbau zusammenfasse und auch erzähle, wie bisher dann eben das Museum angenommen wurde, was wir gemacht haben, um das Museum bekannt zu machen. Und ich erzähle eben auch dann die Pläne für 2016. Das Ganze soll ein bisschen gemütlich sein. Es wird ein bisschen was zu essen geben, nette Runde und so eine Art Neujahrsempfang wird das Ganze sein. Gestern Morgen ging bei der Feuerwehr Nienburg gegen 8 Uhr ein Notruf ein. Ein Feuermelder hatte in der Nähe des Südrings in Nienburg Alarm geschlagen. Schnell waren die Einsatzkräfte vor Ort, doch es handelte sich lediglich um einen Fehlalarm. Der Grund dafür ist wahrscheinlich ein technischer Defekt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Mit einer guten Leistung, aber ohne den ganz großen Erfolg, kehrt der SC Marc Lohe vom Doppelspieltag in der Tischtennis-Verbandsliga aus Hannover zurück. Dem 9:3-Sieg in Hemmingen folgte eine Punkteteilung beim Aufstiegskonkurrenten Hannover 96. Es ist somit eher ein Rückschritt im Rennen um die Oberligaplätze. Am 13. sowie am 14. Februar stehen zwei weitere schwere Auswärtsaufgaben an. Insbesondere im zweiten Match gegen den Aufstiegsaspiranten SV Union Salzgitter sind die Marc Lohe um Dennis Lau zum Siegen verdammt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.